Drittens die Rede. Ein Rabbiner über die Grujim. Nach dem stenografischen Protokoll des österreichischen Abgeordnetenhauses, 17. Sitzung, 22. Session vom 13. März 1901, Seite 1282. Interpellation des Abgeordneten Bresnowski und Genossen an den Herrn Justizminister betreffend die Konfiskation der folgenden Broschüre. Ein Rabbiner über die Goyim. Erstens, die peinlichen und leidensvollen Zeiten der Verfolgung und Erniedrigung, welche das Volk Israels mit heroischer Geduld ertrug, sind glücklich vorüber, dank dem Fortschritt der Zivilisation der Christen. Dieser Fortschritt ist für uns der sicherste Schild, hinter dem wir uns verstecken und unbemerkt rasch jenen Raum überschreiten können, welcher uns von unserem erhabenen Ziele trennt. Zweitens, werfen wir einen Blick auf die materielle Situation Europas und besehen wir uns die Quellen, welche sich die Israeliten vom Beginne dieses Jahrhunderts an selbst lediglich dadurch eröffnet haben, dass sie in ihren Händen jenes immense Kapital angehäuft haben, über welches sie nun verfügen, wie in Paris, London, Wien, Berlin, Amsterdam, Hamburg, Rom, Neapel und dergleichen. Drittens, überall sind die Rothschilde, die Juden, Herren der finanziellen Situation, Vermöge ihrer Milliarden, abgesehen davon, dass in einem jedem Orte zweiten oder dritten Ranges wieder nur sie die Herren ertragreicher Funde sind. Und dass überall ohne die Kinder Israels, ohne ihren unmittelbaren Einfluss keine Finanzoperation, keine wichtigere Unternehmung durchgeführt werden kann. Viertens, die Börse notiert und reguliert diese Schulden und wir sind meistenteils Herren dieser Börsen überall. Wir müssen daher trachten, diese Schuld immer mehr und mehr zu erleichtern, um uns zu Herren der Preise zu machen, und wir müssen wegen der Kapitalien, welche wir den Ländern leihen, ihre Eisenbahnen, ihre Bergwerke, ihre Wälder, ihre Hüttenwerke und Fabriken ausnützen, ja sogar auch ihre Steuern als Pfand nehmen. Fünftens, die Landwirtschaft wird immer den größten Reichtum eines jeden Landes bilden. Die großen Grundbesitzer werden stets Achtung und Einfluss besitzen. Daraus folgt, dass unser Streben auch darauf gerichtet sein muss, dass unsere Brüder in Israel sich der ausgedehnten Ländereien bemächtigen. Sechstens, unter dem Vorwande, dass wir den arbeitenden Klassen helfen wollen, müssen wir die ganze Last der Steuern auf die Großgrundbesitzer überwälzen und wenn dann ihre Güter in unsere Hände fallen werden, dann wird die Arbeit des christlichen Proletariats zu einer Quelle unermesslichen Gewinnes. Siebentens, wir müssen mit allen Mitteln trachten, den Einfluss der christlichen Kirche, welche stets unsere größte Feindin war, herabzumindern, und zu diesem Zwecke müssen wir in die Herzen ihrer Gläubigen freisinnige Ideen, Zweifel säen, Zwietracht und Religionsstreitigkeiten hervorrufen. Achtens, jeder Krieg, jede Revolution, jede politische und religiöse Änderung bringt uns jenem Augenblicke näher, wo wir das höchste Ziel erreichen, nach dem wir streben. Neuntens, Handel und Spekulation. Diese zwei ausgiebigen Quellen des Gewinnes dürfen niemals den Händen der Israeliten entrissen werden und vor allem ist der Handel mit Alkohol, Butter, Brot und Wein zu schützen, denn dadurch werden wir zu unbeschränkten Herren der Landwirtschaft. Damit werden wir zu Getreidelieferanten, wenn aber infolge der Not, Missmut und Unzufriedenheit entstehen, werden wir immer genug Zeit finden, um die Verantwortung auf die Regierungen zu schieben. Zehntens, alle öffentlichen Ämter müssen den Juden zugänglich gemacht werden und wenn diese einmal Amtspersonen geworden sind, werden wir durch Kriecherei und Voraussicht unserer Faktoren eine Quelle des wahren Einflusses und der Macht erreichen. Es ist selbstverständlich, dass es sich nur um solche Ämter handelt, mit welchen Ehre, Macht und Privilegien verbunden sind. Denn jene Ämter, welche Wissen und Arbeit erheischen und Unannehmlichkeiten im Gefolge haben, können und müssen den Christen überlassen werden. Das Justizamt ist für uns das Wichtigste. 11. Die Karriere eines Anwaltes bietet die beste Gelegenheit, mit seinem Wissen zu prahlen und zugleich werden wir durch dieselbe in die Geschichte unserer ärgsten Feinde der Christen eingeweiht. Durch diese Kenntnis wird es uns möglich sein, sie von uns abhängig zu machen. 12. Warum könnten die Juden nicht Minister für öffentlichen Unterricht sein, nachdem sie schon so oft das Portefeuille des Finanzministers innehatten? Die Juden müssen auch trachten, in die gesetzgebenden Körperschaften zu gelangen, damit sie an der Aufhebung jener Gesetze arbeiten können, welche die Goyim gegen die Kinder Israels, die Rechtgläubigen und Anhänger Abrahams gemacht haben. 13. Übrigens ist unser Plan in dieser Richtung der vollständigen Realisierung nahe, denn der Fortschritt hat uns beinahe überall anerkannt und uns dieselben Bürgerrechte wie den Christen zugesprochen. Aber dasjenige, was wir zu erreichen trachten, was den Gegenstand unseres beständigen Strebens bilden muss, ist ein milderes Konkurrenzgesetz. Damit gewinnen wir eine Goldgrube, welche ein größeres Erträgnis liefern wird als die Gruben Kaliforniens.